offene Tafel. Viele Gäste wünsche ich heut mir zu meinem Tisch. Speisen sind genug bereit, Vögel, Wild und Fische. Eingeladen sind sie ja, haben's angenommen. Hänschen, geh und sieh dich um, sieh mir, ob sie kommen. Schöne Kinder hoffe ich nun, die von gar nichts wissen. Nicht, dass es was Hübsches sei, einen Freund zu küssen. Eingeladen sind sie all, haben's angenommen. Hänschen, geh und sieh dich um, sieh mir, ob sie kommen. Frauen denk ich auch zu sehen, die den Ehegatten ward er immer brummiger, immer lieber hatten. Eingeladen wurden sie, haben's angenommen, Hänschen, geh und sieh dich um, sieh mir, ob sie kommen. Junge Herren berief ich auch, nicht im Mindesten eitel, die sogar bescheiden sind mit gefülltem Beutel. Diese bat ich sonderlich, haben's angenommen, Hänschen, geh und sieh dich um, sieh mir, ob sie kommen. Männer lud ich mit Respekt, die auf ihre Frauen ganz allein, nicht nebenaus auf die Schönste schauen. Sie erwiderten den Gruß, haben's angenommen, Hänschen, geh und sieh dich um, sieh mir, ob sie kommen. Dichter lud ich auch herbei, unsere Lust zu mehren, die weit lieber ein fremdes Lied als ihr eigenes hören. Alle diese stimmten ein, haben's angenommen. Hänschen, geh und sieh dich um, sieh mir, ob sie kommen. Doch ich sehe niemand gehen, sehe niemand rennen. Suppe kocht und siedet ein, Braten will verbrennen. Ach, wir haben's, fürcht ich nun, zu genau genommen. Hänschen, sag, was meinst du wohl? Es wird niemand kommen. Hänschen, lauf und säume nicht, ruf mir neue Gäste. Jeder komme, wie er ist, das ist wohl das Beste. Schon ist's in der Stadt bekannt, wohl ist's aufgenommen. Hänschen, mach die Türen auf, sieh nur, wie sie kommen. Thank you.